Wir wollen nun nicht länger zagen und uns mit Fleisch und Blut, weil wir in Gottes Hut so furchtsam wie bisher befragen. Ich denke dran, wie Jesus nicht gefürcht das tausendfache Leiden. Ihr sah es an als eine Quelle ewiger Freuden. Und dir, mein Christ, wird deine Angst und Qual, dein bitter Kreuz und Pein, um Jesu Willen Heil und Zucker sein. Vertraue Gottes Huld und merke nach, was nötig ist.